Kreuze, Namen schweigend eingraviert zu Ehren dir. Welcher du stolz ins Feld marschiert, du kanntest kein Verzagen für Familie, Volk und Erd. Stolzer Frontsoldat, edelstes Geschlecht der größten Welt. Wir geloben feierlich, kannst du uns hören. Bitter werden Zahlen dir, die deine Ruhe stören. Und Engel wachen sanft, schützen deine letzte Ehre. Gott mit dir, Frontsoldat, du fehlst heute hier so sehr. Nur ein altes Kreuz, das deinen Namen trägt, über dem der Geist der Tapferkeit im Winde für immer weht. Hab dich verloren, doch vergessen haben wir dich nie. Und voller Ehrfurcht sinken wir an deinem Grabmal auf die Knie. Gibt es heute auch Verbrecher, die dich Mörder nennen? Wir stehen stolz und treu zu dir und werden uns ewig zu dir bekennen. All den Lügen stehen wir entgegen. In deinem Namen kämpfen und marschieren wir. Kannst du uns sehen? Wachen sanft, schützen deine letzte Ehre. Gott mit dir, Frontsoldat, du fehlst heute hier so sehr. Nur ein altes Kreuz, das deinen Namen trägt, über dem der Geist der Tapferkeit im Winde für immer weht. Schützen deine letzte Ehre. Gott mit dir, Frontsoldat, du fehlst heute hier so sehr. Nur ein altes Kreuz, das deinen Namen trägt, über den der Geist der Tapferkeit im Winde. Engel wachen sanft, schützen deine letzte Ehre. Gott mit dir, Frontsoldat. Und Engel wachen sanft, schützen deine letzte Ehre. Gott mit dir, Frontsoldat. Du fehlst heute hier so sehr.